Titel heißt Von Lustnau nach Bamako und der Text geht wie folgt. Emil Julius Gumbel, Sohn eines jüdischen Bankiers, war 1915 als Freiwilliger in den Krieg gezogen und 1916 als Pazifist heimgekehrt. Mit seinem Buch Vier Jahre Lüge und der Bemerkung, die Toten des Krieges seien, ich will nicht sagen, auf dem Feld der Unehre gefallen, einer rhetorischen Figur, in der eben doch gesagt war, was nicht gesagt werden durfte und darf, dass Soldaten Mörder sind, hatte sich der studierte Nationalökonom den Hass des Vaterlands zugezogen, der nicht verflog, als er in seiner Schrift Vier Jahre politischer Mord statistisch belegte, dass zwischen 1919 und 1922 von 376 politisch motivierten Morden in Deutschland 354 von rechts begangen, die linken Mörder mit hohen Zuchthausstrafen und 10 Hinrichtungen, die rechten mit durchschnittlich 4 Monaten Haft pro Mord bestraft worden waren. Porträt einer Justiz, die 8 Jahre später unter Beweis stellen sollte, dass sie der Gleichschaltung durch den Nationalsozialisten nicht bedurfte. Von ihr lässt sich heute ohne Eifer sagen, dass sie weitere 12 Jahre später dort weitergemacht hat, wo sie 1933 weder aufgehört noch erst angefangen hatte. Im Jahr 1925 hatten die wenigen Studenten der Eberhard-Karls-Universität, die der Weimarer Republik anhingen, Emil Julius Gumbel zu einem Vortrag in die Gastwirtschaft Adler zu Lustnau, einem Dorf am Rande Tübingens, eingeladen. Dorthin zog am Tag der Veranstaltung eine Kompanie Verbindungsstudenten unter Anführung der Burschenschaft Germania und trieb Gumbels Hörer auseinander. Wer in, Zitat, ehr- und würdeloser Weise das deutsche Volk und seine Gefallenen beleidige, meinten die Jungs mit den Hackfressen, habe sein Recht zu öffentlichem Auftreten verwirkt. Ihr Anführer war der Vorsitzende des Hochschulrings deutscher Art, dem nur Arier angehören durften. Der Vorfall ging in die Geschichte des Städtchens und seiner Universität als Lustnauer Schlacht ein. Als Emil Julius Gumbel 1930 zum außerordentlichen Professor für mathematische Statistik an der Universität Heidelberg ernannt wurde, organisierte die schon vor der Machtübernahme tiefbraune Studentenschaft die sogenannten Gumbel-Krawalle. Die Leitung der Universität entzog dem Aufklärer die Lehrberechtigung, als er 1932 in Erinnerung an die Hungertoten des Kohlrübenwinters 1916-17 zu bedenken gab, dass eine Kohlrübe sich besser als Kriegerdenkmal eigne als eine leicht bekleidete Jungfrau. So hatte Gumbel schon ein Jahr vor der Entjudung der Universität seine Professur verloren. 1933 floh Gumbel nach Paris. Seine Schriften wurden verbrannt, seine Wohnung wurde geplündert, die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. 1940, beim Überfall der Wehrmacht auf Frankreich, konnte Gumbel in die USA fliehen. Als er 1953 Professor an der New Yorker Columbia University geworden war, nach dem Krieg seiner alten Alma Mater die Rückkehr auf seinen Lehrstuhl anbot, lehnten die Heidelberger Professoren, die Uni Braun ins neue Deutschland gekommen waren, dankend ab. Ein wenig anders als die des Juden Gumbel verlief die Karriere des Ariers, der die Lustnauer Schlacht organisiert hatte. Unter der Mitgliedsnummer 156004 wurde er 1934 Mitglied der Reiter-SS, aus der er, wie er später sagte, ganz rasch wieder ausgetreten sei. Nicht um dem organisierten Verbrechen, das Deutsches Reich hieß, Widerstand zu leisten, sondern um an anderer Stelle mitzuwirken, unter anderem bei der Arisierung jüdischer Firmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Arisierer in Württemberg-Hohenzollern erst Flüchtlingskommissar, dann Stellvertreter des Innenministers, Staatsrat und 1952 Ordinarius für Politik ohne Habilitation. Der ebenfalls unibraunen Eberhard-Karls-Universität schien es zu genügen, dass der Bewerber reiten konnte und arisieren. In den 50er Jahren hatte Theodor Eschenburg, das sein Name, zwei Schüler, von denen noch zu zu hören sein sollte. Den Friedrich Karl Fromme, erst Eschenburgs Assistent, unter anderem bei der Anwerbung von Studenten für den von Gestapo und SS-Leuten organisierten Bundesnachrichtendienst, dann rechtsaußen in der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen, wo er Deutschlands Neonazis als, Zitat, kleinere, lose gefügte Gruppen, zumeist von jungen Leuten, in Schutz nahm, die, Zitat, ihren Platz in der Gesellschaft nicht gefunden haben. Oder die Vorzüge der NS-Justiz gegenüber der Rechtsprechung in der DDR rühmte und nach seiner Abschiebung in den Ruhestand sein Coming-out als Autor der Nazi-Zeitung Junge Freiheit inszenierte. Und den Theo Sommer, den Eschenburg der Gräfin Dönhoff von der Zeit empfahl, wo er, als er erst Ressortchef für Politik, dann Chefredakteur geworden war, seinen Gönner immer und immer wieder als Gewissen der Nation aufrief. Eschenburg war ein Republikaner, ein Demokrat über den Parteien, er war ein herber Realist und er war ein Mann ohne Vorurteil, doch nicht ohne Leidenschaft. Emil Julius Gumbel war all das nicht, weshalb über ihn sich auch nicht sagen ließ, was die Zeit und ihr Chefredakteur dem Eschenburg nachriefen. Seinesgleichen fehlt heute unserem Land. Sommer übrigens war Schüler der Adolf-Hitler-Schule auf der Ordensburg Sonthofen, eines Internats, das zu den NAPOLA, den nationalpolitischen Erziehungsanstalten des Regimes, gehörte. Viele Talente haben diese Schulen besucht, wenige mit so durchschlagendem Erfolg. 2009 hat Sommer in dem Film Herrenkinder, einer Dokumentation über die NAPOLA, diese launige Bilanz gezogen. Zitat: Man hat uns vieles beigebracht, was auch heute noch verlangt wird. Das hieß Kameradschaftlichkeit, heute heißt es Teamfähigkeit. Das hieß damals Führereigenschaften, heute heißt es Managerbegabung. Das hieß damals Mut, und zwar nicht nur Mut beim Sprung ins Sprungtuch, sondern Mut auch beim Vertreten seiner Meinung gegenüber Vorgesetzten. Heute heißt es Zivilcourage. Also so betrachtet habe ich das Marschgepäck, das mir da mitgegeben wurde, ins Leben nie bereut. Was ich heute noch dieser Erziehung zugute halte: Wir wurden zur Wahrhaftigkeit erzogen, wir wurden zu Lauterkeit erzogen, zu Rechtschaffenheit. Zitat Ende. Das ist zwar erstens schamlos und schwachsinnig, zweitens aber verdammt wahr. Ein Team, versteht sich, ist keine Kameradschaft, ein Manager kein Führer und der Mut, dem Fähnleinführer dreinzureden, keine Zivilcourage. Eines Nazis Wahrhaftigkeit, Lauterkeit und Rechtschaffenheit sind nicht wahrhaftig, lauter und rechtschaffen. Doch das deutsche Volk empfand und empfindet tatsächlich so gesund wie Theo, der Hitler-Schule-Schüler, und hat nie bereut, was der Führer ihm in den Tornister packen ließ. Geschah das hat es jedenfalls dem Sommer nie, nicht in den Jahrzehnten bei der liberalen Zeit, nicht 1969 als ein Bundesminister der Verteidigung, vormals Oberleutnant des Vernichtungskriegs, der sich seiner Mitwirkung an der Belagerung Leningrads und dem Hungertod von 600.000 Einwohnern nie geschämt, sondern die Wehrmacht gegen die Ausstellung ihrer Verbrechen nicht weniger vehement in Schutz genommen hat als Gerhard Frey und Peter Gauweiler, den Redakteur zum Leiter seines Planungsstabs berief. Und nicht heute, da dieser Helmut Schmidt als Verleger der Zeit ihn im Impressum als Editor at Large führt, auf gut Napola-Deutsch etwa ehemaliger Hauptschriftleiter. Wie sehr Vitae, wie die der Eschenburgs, Frommes und Sommers Geschichte und Gegenwart der Bundesrepublik prägen, sei an nur einem Schweigen und nur einem Gerede illustriert. Da spricht im zweiten Programm des Staatsfernsehens die Kabarettistin Monika Gruber. Zitat: Was mich zu einem ernsten Thema diese Woche besonders geärgert hat, ist die Tatsache, dass das Land Hessen 3.000 Euro Schmerzensgeld an Magnus Gefgen, den Mörder des kleinen Jakob von Metzler, zahlen muss. Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und ich weiß, folgende Aussage von mir mag durchaus als populistisch eingestuft werden, aber ich würde gern die 3.000 Euro auf 10.000 erhöhen, wenn ich diesem Schwein noch eine reinhauen dürfte. Es tut mir leid, aber es hat einfach raus müssen. Dafür bin ich jetzt auch wieder lustig und entspannt. Zitat Ende. Das öffentliche Bekenntnis einer Bespaßerin, 10.000 Euro springen zu lassen, wenn sie dafür einen zu lebenslänglicher Gefangenschaft Verurteilten ein bisschen foltern darf, ließ die im Studio versammelten besseren Deutschen, für die sich Kabarettbesucher halten, dankbar gröhlen. Auch aus ihnen, Antje Vollmers gründlich Zivilisierten, hat es einfach raus müssen, auf dass sie nach gehabter Triebabfuhr wieder lustig und entspannt dem deutschen Beruf nachgehen können, die Welt, der zwischen Bagdad und Stambul, Vladivostok und Maputo unsere Menschenrechte schändenden Untermenschen Mores zu lehren. Wozu immer mal wieder gehört, die eigenen Verbrecher fürs nationale Poesiealbum zurechtzuschminken. Mythos Erwin Rommel, des Teufels Feldmarschall, titelte der Spiegel, und der fürs kerngesunde Volksempfinden eingeteilte Franz Josef Wagner schrieb in der Bild-Zeitung einen Brief an: Lieber Rommel-Film, bitte anschauen, dieser Film erklärt uns ein bisschen, wie es damals war, mit unseren Großeltern, mit Hitler, mit der Angst, dem Mitmachen. Und er erklärt mehr als nur ein bisschen, wie es heute sein soll, ohne Hitler, mit den Enkeln und mit dem Mitmachen. Vorbildlich darin der Schauspieler Tukur, der in Interviews aller Medien Empathie für den Ritter und Hakenkreuzler zeigte. Zitat: Rommel sehe ich nicht als Nazi, sondern als Mensch. Mit Tukur geht es mir umgekehrt. Wie es heute, Jahrzehnte später, ist in Deutschland, vor ein paar Wochen bei der feierlichen Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, dankte die Kanzlerin allen Überlebenden für ihr Kommen. Das Mahnmal erinnere an die vielen hunderttausend Sinti und Roma, an die im Nationalsozialismus als sogenannte Zigeuner verfolgten, deren Leben die unmenschliche Rassenpolitik des nationalsozialistischen Terrorregimes zerstörte. Jedes einzelne Schicksal erfüllt uns, erfüllt mich mit Trauer und Scham, lamentierte Angela Merkel. Sie hatte den überlebenden Roma für ihr Kommen noch nicht zu Ende gedankt. Da forderte ihr Innenminister Hans-Peter Friedrich, die Roma aus Serbien und Rumänien durch Wiedereinführung des Visazwangs am Kommen zu hindern. Denn, Zitat, wir brauchen die, die uns nutzen und nicht die, die uns ausnutzen. Diese Schmarotzer. Friedrichs, des völkischen Hetzers oder Merkels, des tränenden Krokodils, man weiß nicht, auf wessen Weste man lieber göbeln möchte. Allen muss klar sein, dass wir uns als exportorientiertes Land Ausländerfeindlichkeit überhaupt nicht leisten können. Dies Credo, formuliert von Friedrich, leben beide. Die Frankfurter Allgemeine fand den Satz höchst irritierend. Weil er ausgesprochen wurde? Oder weil er die Mehrheit denunziert, der die Verachtung von Zigeunern und anderem Gesindel keine Frage des Preises ist, sondern des Gefühls? Das Zentralorgan der deutschen Bourgeoisie jedenfalls fordert einen Mentalitätswechsel, zu dem auch gehören müsse, Zitat, dass Polizisten und Verfassungsschützer nicht unter einen absurden Generalverdacht gestellt werden. Wie sollen Bürger, Migranten und Opfer staatlichen Versagens wieder Vertrauen fassen, wenn ihnen eingehämmert wird, die deutsche Polizei sei eine latent rassistische Institution? Zitat Ende. Den gar nicht latenten, sondern alltäglichen Rassismus der Polizei und der geheimen Dienste, die zur Aufklärung einer rassistischen Mordserie eine Sonderkommission Halbmond unter Familienmitgliedern der Toten nach den Dönermördern fahnden lassen, zu einem Versagen umzudichten, entsprechend dem Versagen, mit dem heute die Übernahme aller braunen Beamten, Richter, Professoren, Polizisten in die Ämter der postfaschistischen Republik bedauert wird, scheint des Schweißes aller Angesichte wert. Wie sehr erst aller Arschgesichter. Der Chefkommentator von Springers Welt mag es gar nicht, wenn man seine Leser rechts liegen lässt. Zitat: Mit einem Kampf gegen rechts, so moralisch begründet der Begriff ist, verschüttet die Politik sich die Chance, das rechtspopulistische Milieu zu spalten und politisch unter Kontrolle zu bringen. Die pauschale Ausgrenzung schafft Sympathisantenräume für Gewalttäter. In ostdeutschen NPD-Zirkeln ist das bereits zu beobachten. Der Anti-Nazi Franz Josef Strauß wusste, warum er rechts von der CSU keinen Raum für eigenständige Parteien öffnen wollte. Zitat Ende. Nicht um Migranten muss man sich sorgen, sondern um Nazis. Sonst tun die den Leuten nur leid und wer weiß, wohin es führte, wenn die Sympathisantenräume für Gewalttäter sich immer weiter dehnten. Nicht auszudenken, was aus Franz Josef Strauß geworden wäre, hätte man ihn, den nationalsozialistischen Führungsoffizier, nach 1945 ausgegrenzt, statt ihn als Anti-Nazi unter Kontrolle zu bringen. Und doch hat dieser Chefkommentator irgendwie auch recht. Mitte November hat die jüngste Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ergeben, dass 54% der Ost- und 31,4% der Westdeutschen, ganz wie Minister Friedrich, glauben, Ausländer kämen nur nach Deutschland, um den Sozialstaat auszunutzen. Und 44% der Ost- sowie 36% der Westdeutschen Deutschland in gefährlichem Maße überfremdet sehen. In diesem Herbst hatte das Oberverwaltungsgericht in Koblenz im tiefsten Westen die Klage eines Kasseler Studenten zu verhandeln, der wegen seiner schwarzen Hautfarbe in der Regionalbahn von einer Polizeistreife kontrolliert worden war. Bis zuletzt hatte die Bundespolizei ihr Ethnic Profiling verteidigt. Ein Dreivierteljahr lang hing in Büros der Polizeigewerkschaft in Bayern ein Wandkalender mit Karikaturen. Auf einer beschwerte sich ein festgenommener Schwarzer in einer Sprechblase: Was heißt hier Verdunklungsgefahr? Amnesty International nannte die Zeichnung eindeutig rassistisch. Beamte dagegen sprachen von Polizistenjargon. Recht haben beide. Deutscher Polizistenjargon ist eindeutig rassistisch. Als der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses angesichts ihres immer wieder hartnäckigen Leugnens, dass es in Deutschland Rechtsterrorismus geben könne, bei Verfassungsschützern und Polizisten Mentalitätsprobleme und rassistische Stereotype ausmachte, war er bei Rainer Wendt, dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, für wahr an den Rechten gekommen. Diese Rassismuskeule gegen die Polizei ist unerträglich, zeterte der. Und wo tat er das? Er tat es bei der Nazi-Zeitung Junge Freiheit. Politically Incorrect, eine Internetseite, die traditionelle Nazis und moderne Faschisten beliefert, empfiehlt einen sehenswerten Bericht von Spiegel TV über die intensive Einwanderung von Bulgaren und Rumänen, die meisten davon Roma, hauptsächlich nach Berlin. Der frühere stellvertretende Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Peter Lehrieder hat es im Jahr 2005 so formuliert: Sinti und Roma sind die Made im Speck der bundesrepublikanischen Wohlfahrtsgesellschaft, die sich die Legitimation für Diebstahl, Betrug und Sozialschmarotzerei ohne jedes schlechte Gewissen aus dem Umstand der Verfolgung im Dritten Reich nimmt. Wie Wendt, Lehrieder, Friedrich an der Heimatfront kämpft die Außenminister Guido Westerwelle draußen auf dem, ich will nicht sagen, Feld der Ehre. Zitat: Wir sind außerordentlich besorgt über die Situation in Nordmali, die Menschenrechtslage, Sicherheitslage, humanitäre Lage. Das ist wirklich bedrückend. Zitat Ende. Die Sorgen sind, wenn man seine Leviten in der Hauptstadt Bamako zu Ende liest, die Sorgen der 54% Ost- und 31,4% Westdeutschen. Zitat Westerwelle: Die Entwicklungen dort sind nicht nur eine Gefahr für die Region, sondern auch für die Sicherheit in Europa. Vom Norden Malis aus muss man nur eine Staatsgrenze bis zum Mittelmeer überwinden. Zitat Ende. Nur eine Staatsgrenze zwischen uns und den Bedrückten, deren Menschenrechte vielleicht demnächst von deutschen Soldaten erkämpft werden müssen, damit nicht auch noch diese Nigger in unserem Sozialstaat schmarotzen, in Zwickau, Lustnau und drumherum.